Eine Veranstaltung zur Unterstützung der gerechten Sache des koreanischen Volkes fand am 18. Juli in der Gruppe für Solidarität mit der TVRK in Russland statt. Darin gab es eine Information über die Lage auf der koreanischen Halbinsel und dann Reden. Die Redner betonten, Korea sei ein Bollwerk der Souveränität, das den Weltherrschaftsplan der USA zunichte macht, und äußerten feste Unterstützung und Solidarität für die gerechte Sache der Koreaner. Und zum Monat für Solidarität mit dem koreanischen Volk veröffentlichte André Roy-Gerle-Galonda, Chefsekretär des Soziologie-Studienkomitees in Afrika, am 18. Juli eine Stellungnahme gegen die feindselige TVRK-Politik der USA.